sprengen es Gartens, das Grün zu ermutigen. Wessen der Dusten Bäume, gib mir als genug, gib mir, gib mir, gib mir als genug. Und vergiss auch nicht das Strauchwerk, auch das Beerenlose nicht, das ermattete und übersiedigt zwischen den Blumen, das Unkraut, das Rasen oder den versenkten